kleide dich nun und denke daran, nie wieder kommt die Gelegenheit. Jesus, der Heiland, steht heute vor dir. Er weiß genau, was dir fehlt. Er hilft dir dort, wo du versagt hast. Dein Leben wird neu in seiner Hand. Wie ein Kind, rede einfach mit ihm, kannst ihm vertrauen alle Zeit. Ist dein Weg wie ein Lenzel für dich, das Leben, es sagt dir nichts mehr. Jesus, er liebt dich, will alles dir geben. Komm, sage doch nicht länger nein. Entscheide dich nun und denke daran, jetzt hast du Gelegenheit. Jesus allein, er allein ist der Weg. Entscheide dich heute für